Sie können sich nicht vorstellen, wie ungeduldig ich war, Ihnen diese E-Mail zu schicken. Ich konnte es kaum erwarten, weil meine Enthüllungen für Sie wirklich einfach außerordentlich sind. Ich konnte nachts nicht schlafen, denn alle meine Gedanken und meine ganze Energie ist einem einzigen Fall, der mir teuer ist, gewidmet. Ihrem Glück. Diese Nacht begann alles mit einer Blitzversion von seltener Kraft. Was ich über Sie gesehen habe, ist so außergewöhnlich, dass ich es mit einer Videobotschaft sage. Nachdem Sie diese Botschaft angehört haben, machen Sie sich darauf gefasst, das Schicksal zu leben, das Sie sich erträumt haben, das Sie seit langer Zeit hätten haben sollen. Nach dieser Blitzvision habe ich heute Morgen meine Karten befragt. Was dabei herausgekommen ist, ist einfach unglaublich. Ich habe große Enthüllungen über Ihr Schicksal für Sie. Also hören Sie gut zu, es ist spektakulär. Die erste große Enthüllung betrifft die Finanzen. Ich habe für Sie die Karte mit dem König gezogen. Sie steht für Vermögen und finanziellen Wohlstand. Nach dem König kam der Bube. Diese Karte bedeutet, dass Sie mit einer Intuition begabt sind, der Sie sich problemlos anvertrauen können. Kurz gesagt bedeutet das, dass Sie Umsicht und Urteilskraft an den Tag legen und dieses Verhalten führt Sie zu dem Reichtum und dem Wohlstand, den Sie so sehr verdienen. Die zweite große Enthüllung, die ich für Sie habe, betrifft den Bereich Chancen. Sie müssen wissen, dass Chancen ein Element Ihres Glückes sind, denn Sie werden in eine Phase eintreten, die Sie nicht mehr verlässt. Das kann ich Ihnen garantieren. Die Karte, die ich für Sie gezogen habe, ist der Gaukler. Diese Karte kündigt im Allgemeinen etwas Neues an, den Beginn einer Geschichte oder eine Neuerung, die man nicht vorbeigehen lassen darf, eine neue Richtung, das Ergreifen von interessanten Initiativen. Diese Karte symbolisiert den Triumph. Alle Eigenschaften der Jugend und alle Handlungen oder Beurteilungen erweisen sich immer als positiv und siegreich. Daraufhin habe ich den Wagen gezogen, eine Karte des Triumphs und des Ruhmes. Sie steht entschieden für einen positiven Schwung, wenn sie in einem Spiel erscheint. Es ist eine positive Karte, die Garant für Stabilität und Selbstkontrolle ist. Kurz gesagt bedeutet dies, alle Ihre Pläne, selbst die ehrgeizigsten und insbesondere diejenigen, die Ihnen seit Jahren am Herzen liegen, werden endlich Realität. Das Glück lächelt Ihnen zu und es ist Ihr bester Freund. Und zum Schluss bezieht sich die dritte große Enthüllung auf den Gefühlsbereich. Die erste Karte, die ich gezogen habe, ist das Ass, das für Erfüllung, Freude und Glück in Gefühlsdingen, aber auch für ein wiedergewonnenes, friedliches Leben zu Hause und in der Familie steht. Die nächste Karte ist die 2. Beide Karten zusammen bedeuten Festigung einer Beziehung, aber auch die Erneuerung einer Beziehung. Das heißt, dass Sie ganz sicher Anerkennung Ihrer Lieben und auch in Ihrem weiteren Umfeld erfahren. Sie sind von der Liebe und Zuneigung umgeben, die Sie erwarteten. Die Menschen kommen von selber auf Sie zu und Sie sind glücklich, denn Sie sind von Liebe durchdrungen. Sie sehen, ich habe nicht gelogen, denn die Karten lügen nie und was Sie zeigen, ist die Zukunft, die Sie erwartet, glauben Sie es oder nicht, dieses Schicksal ist außergewöhnlich. Schon bei unserer ersten telepathischen Begegnung habe ich gewusst, dass Sie ein außergewöhnlicher Mensch sind. Und dennoch, was ich Ihnen jetzt sage, kann ich Ihnen nicht verheimlichen, denn es ist nicht einfach. Ja, leider, denn das, was ich Ihnen zu sagen habe, bekümmert mich, denn diese Zukunft, dieses absolute Glück, das Ihnen versprochen ist, könnte niemals Realität werden, und ich werde Ihnen erklären, warum. Nachdem ich für Sie die Karten gelegt habe, habe ich mich an die Arbeit gemacht, um die Blockade zu verstehen, die Sie daran hindert, das Leben zu leben, das Sie haben sollten. Diese Blockade tragen Sie schon lange in sich, denn es handelt sich tatsächlich um eine Blockade. Daher habe ich Ihr Geburtshoroskop befragt und was ich entdeckt habe, ist tatsächlich verblüffend. Ich habe 3 wesentliche Gründe gefunden, die Sie blockieren. Ja, leider, Sie leiden an 3 Blockadebereichen auf verschiedenen Ebenen. Der erste Grund ist Ihr spiritueller Körper. Er ist die Wiege Ihres Geistes und wurde im Laufe der Jahre immer mehr geschwächt. Das betrifft die mentale Entwicklung Ihres Selbst. Sie sind auf Ihre früheren Prüfungen fixiert und dieser Zustand hindert Sie unweigerlich daran, auf diese strahlende Zukunft zuzuschreiten, die Sie erwartet. Es handelt sich hier um Psychoblockaden. Der zweite Grund ist Ihr materieller Körper, der das schmerzhafte Erbe Ihrer Vergangenheit trägt. Regelmäßig verspüren Sie Schmerzen, wie zum Beispiel Rücken- oder Nackenschmerzen, aber auch Kopfschmerzen, einen Kloß im Magen und so weiter. Die Auswirkungen dieser Spannungen sind so, dass Ihr materieller Körper eine echte Sperre ausübt, was die Umsetzung der großen Kräfte anbelangt, über die Sie verfügen sollten. Und schließlich ist der dritte Grund Ihr Astralkörper, der Ihre Seele beherbergt, eine sehr zornige Seele nach dem, was ich wahrgenommen habe. Ihr Astralkörper beherbergt den Sitz Ihrer Seele und diese hat leider auch zahlreiche Schäden genommen. Auswirkungen dieser Blockade sind die Ursache für großen Zorn, den Sie in Ihrem Inneren haben und der in Ihnen oft den Wunsch erwachsen lässt, alles kaputt zu schlagen. Das ist verständlich angesichts der Prüfungen, die Sie durchstanden haben. All diese innere Pein, die seit langer Zeit in Ihnen verankert ist, hat Ihre drei Körper aus dem Gleichgewicht gebracht. Nun ist es an der Zeit, sie auszubalancieren. Denken Sie nicht? Und dazu müssen wir handeln. Und wir werden zusammen handeln. Was Sie brauchen, um sich gegen diese Blockade zu wappnen, ist eine stabile Hülle, ein Verteidigungsschutz von außergewöhnlicher Stärke. Und dafür habe ich nur eine einzige Lösung. Hier ist sie. Es ist der Baum der Sephiroth. Wenn Sie nun den Baum der Sephiroth erhalten möchten, klicken Sie auf den Button, der sich unter diesem Video befindet. Der Baum symbolisiert die Interaktion zwischen Mensch und der reinen Erkenntnis sowie seinen Kräften, die in der Realität zu Hause sind. Es gibt eine ganz besondere Nummerierung, die, weit davon entfernt zufällig zu sein, eine Aufeinanderfolge an Kräften entspricht, die sich bis zum letzten Sephir ausgleichen. Die Sephire haben die Kraft, die zur Verwirklichung ihres außergewöhnlichen Schicksals notwendigen Kräfte zu empfangen und auszusenden. Und dies kann Ihnen der Baum der Sephiroth und die Kraft seiner 10 Sephire bringen. Sie werden endgültig das Gleichgewicht Ihres Metabolismus wiederherstellen. Die Prüfungen der Vergangenheit waren zu zahlreich. Sie haben Ihre drei Körper mit negativen Zellen überschwemmt und nun ist es erforderlich, sie auszumerzen. Um diese negativen Zellen auszumerzen, muss die Kraft der Sephire aktiviert werden. Es gibt einige Empfehlungen, die zu befolgen sind und die, keine Sorge, sehr einfach sind. Aber das ist nicht alles. Ich werde für Sie ein Ritual zur Sättigung Ihrer Energien durchführen, das zu einem Ausgleich führt. Sobald das Ritual durchgeführt wurde, erhalten Sie die Empfehlungen, um die Kräfte des Baumes der Sephiroth und die Kraft der 10 Sephire zu aktivieren. Danach, ach ja, ich vergaß. Wie Sie wissen, sind die Sephiroth 10 höhere Mächte, die Teil des Mysteriums der göttlichen Schöpfung sind. Keine Sorge, diese göttlichen Mächte für das Wohl der Menschen zu nutzen, ist nicht verboten. Dagegen muss der Empfänger im Gegenzug und als Dank für diese göttlichen Mächte eine Spende leisten. Dazu bitte ich Sie, das unten stehende Formular auszufüllen. Sobald ich Ihren Beitrag erhalten habe, werde ich eine Opferschale mit einigen Zutaten wie Weihrauch, Kerzen und so weiter kaufen. Somit kann ich Ihr Ritual beginnen. Warten Sie nicht. Antworten Sie mir sofort und beseitigen Sie diese Blockaden, die Sie daran hindern, Glück und Wohlstand zu erleben, wie es Ihnen bestimmt ist. Und denken Sie daran. Sie wissen ja, entweder Sie sind zufrieden oder Sie erhalten eine Erstattung. Sie haben also kein Problem, wenn Sie mir jetzt antworten. Viele Grüße und bis bald per E-Mail.